1. Erinnery die Glorbigen nach Drucklich Darren, das Sie den Startlichen Behorden und Macht haben untertan sein und ihnen gehorchen müssen, warend Sie gleichzeitig stets beret sein sollten, jede Form von Guten werken zu unterstützen. 2. Sie sollen niemand den Verliemden und jeglich Streitigkeiten konsequent meiden, sondern stattdessen durch Freundlichkeit und ein Rücksichtsvoll halten gegenüber allen Menschen erfohlen. 3. Den Orch were wären früher unverstandig und ungehorsam, ließen uns in die Irre führen und werden von verschiedenen Begierden beherrscht, wobei unser Leben von Bosheit, nieden gegenseitigem Hass geprägt war. 4. Als jedoch die Guten die tief Menschenlieb Gottes, unseres Retters, in der Welt sichtbar werden, andet sich unsere Situation grundlegend. 5. O rettet uns nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir selbst vollbracht hatten, sondern allein wegen seiner Barmherzigkeit durch die reinigend Wiedergeburt und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. 6. Dein Geist hat uns durch Jesus Christus, unseren Erlöser, in reichem Maß geschenkt, damit wir innerlich verwandelt werden können. 7. Infolgedessen sind wir durch sein Nade gerechtfertigt worden und dürfen nun darauf hoffen, als Rechtmassage urban das Uige Leben zu empfangen. 8. Dies Lehr ist absolut zuverlässig, weshalb du dies Wahrheiten mit nach Druck betonen sollst, damit die Glorbigen Augenmerk konsequent auf nützlich und gut taten richten. 9. Halte dich jedoch von sinnlosen Diskussionen, spekulativen Stammbaumen sowie Streitigkeiten über das Gesetz fern, die solche auseinandersetzungen keinen praktischen Nutzen haben und völlig wertlos sind. 10. Wenn jemand Spaltungen innerhalb der Gemein verursacht, solltest du in einer oder zweimal ernst haft verwarnen und danach den weiteren Kontakt zu im Maiden. 11. Es ist offensichtlich, dass ein solcher Mensch einen falschen Weg eingeschlagen hat und durch sein beharrliches Sündigen sein eigenes Urteil bereits gefolgt hat. 12. Sobald ICH Artemis oder Tychicus zu dir schick, bemühe dich bitte, mich in Nikopolis zu besuchen, da ICH mich dazu ernst lassen habe, den Winter dort zu verbringen. 13. Unterstütz den rechtsgelehrten Zenas und Apollos tatkraftig bei ihrer Weiterreisen sorg während Wertungsbewusst dafür, dass es ihnen an absolut nichts mangelt. 14. Auch unsere Gemeindemitglieder müssen lernen, durch ehrlich Arbeit für die notwendigen Bedürfnis aufzukommen, damit Leben nicht one positiven Einfluss und Ertrag bleibt. 15. All die sich Momenten bei mir aufhalten, lassen dich herzlich grüßen, bitte grüß euch du Diogenigen, die uns im Globen verbunden sind, und die Nade Sie mit Kallen.